Oktoberfest time at the German American Society, Pinellas, Florida. 2 weekends in October, October 1st and 2nd, and October 8th and 9th, starting at 5 p.m., going on till 10 p.m. Friday and Saturday, Florida's longest running and most authentic Oktoberfest begins October 1st, 2021. Join us at Florida's longest running and most authentic Bavarian Festival right in Tampa Bay, Florida, at the German American Society of Pinellas on 66th Street North in Pinellas Park, just north of Park Boulevard. It's the German Americans' annual Oktoberfest, October 1st and 2nd, and October 8th and 9th, starting at 5 p.m. There will be great authentic homemade German foods and plenty of beer and daily raffles. Dance to live bands and enjoy performances by the Gulf Coast Enzianer folk dancers. German vendors will be offering something for everyone. Enjoy fresh air outside or sit inside in the cool beer hall. Reserve seats available for groups or 10 or more, reserve early. See the GermanTampa.com website for details. See you all at Oktoberfest 2021, October 1st and 2nd, and October 8th and 9th, starting at 5 p.m. Fridays and Saturdays. Eins, zwei, drei, xufa. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen, weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Begegnet bin ich Dr. Dietlinde Munzel-Everling während des Jahres, nämlich 2020, in dem ich begann, meiner Mutter täglich 2 Stunden per Telefon Biografien deutscher Frauen ihrer eigenen Generation vorzulesen. Dabei musste ich viele der Bücher auch in Deutschland bestellen, waren sie doch entweder vergriffen oder eben nur antiquarisch zu finden und oft eben nur in Deutschland. Dass die Adresse in meine Heimatstadt Wiesbaden wies und auch noch ins Dichterviertel, war einer dieser glücklichen Schicksalsfügungen, die einem im Leben neue Wege aufzeigt. Eben zunächst entwickelte sich ein E-Mail-Austausch und als ich endlich im Sommer 2021 nach Deutschland reiste, eine erste persönliche Begegnung. Ich durfte ins mit tausend von schönen Büchern gefüllte Refugium der Rechtshistorikerin und kam mir zwischen ihren Büchern und den sorgsam für die beiden Katzen zurechtgestellten Futterschälchen vor wie in einer dieser über Jahrhunderte gepflegten Orte, an denen Bücher zu einer Verehrung wie in einer Kapelle geworden sind. Auch ich war besonders, als ich mir ihr bildschön bebildertes Buch über die Bildsprache im Sachsenspiegel ebenso anschauen konnte wie verzaubert. Bei einer Tasse Tee erzählte mir die Autorin und Buchantiquarin, die um der Schönheit der Bebilderung willen ihres Werkes sicherzustellen, sogar einen eigenen Verlag dafür gegründet hatte. Aus ihrem interessanten Leben, dass sie letztlich nach Wiesbaden und in eben dieses Dichterviertel der Stadt geführt hatte, in dem auch ich die allerersten Jahre meines Lebens und dann immer mit Besuchen aus dem Ausland unseren Großvater aufgesucht hatte, gut kannte. Im Gartenhaus als ein wenig versteckt hinter Hecken und Büschen und blühenden Büschen natürlich, lebt und arbeitet die Rechtshistorikerin am liebsten mit Büchern und schreibt ihre wissenschaftlichen Texte. Dietlinde Munzel-Everling, 1942 in Schwibus geboren, ist eine deutsche Rechtswissenschaftlerin, so steht es in Wikipedia, und Rechtshistorikerin. Munzel-Everling bestand 1962 ihr Abitur am Lessing-Gymnasium in Frankfurt am Main. Von 1962 bis 1968 studierte sie Rechtswissenschaften an den Universitäten in Freiburg, im Breisgau und Frankfurt am Main mit dem Schwerpunkt Rechtsgeschichte bei unter anderem Adalbert Erler und Eckhard Kaufmann. 1968 legte sie ihr erstes und 1973 ihr zweites juristisches Staatsexamen ab. 1972 promovierte sie bei Adalbert Erler über die Innsbrucker Handschrift des kleinen Kaiserrechtes. Von 1974 bis 1978 war sie Assistentin am rechtshistorischen Lehrstuhl der Universität Mainz und später freie wissenschaftliche Mitarbeiterin für deutsche Rechtsgeschichte. Munzel-Everling hat drei Kinder und lebt heute in Wiesbaden. Sie ist ehrenamtliche Schriftführerin der Gesellschaft der Freunde des Staatstheaters Wiesbaden e.V. und betreibt einen Online-Buchhandel. Eine Auswahl ihrer Werke, die gebunden ein ganzes Board in einem der vielen Regale ihrer Altbauwohnung bis unter die Decke säumen, enthält folgende Texte. Hier ist eine Auswahl, das kleine Kaiserrecht zum Beispiel, der Sachsenspiegel, Rolande, die europäische Rolandsdarstellungen und Rolandsfiguren, Rolande der Welt, das Kaiserrecht, das kleine Kaiserrecht, die Innsbrucker Handschrift des kleinen Kaiserrechtes und viele sicher andere Werke, die Sie kennen oder kennenlernen können. Schauen Sie auf Wikipedia und schauen Sie auch auf Ihrer eigenen Webseite. Ich darf Ihnen jetzt unser Gespräch vorführen und darf mich vor allem schon bei Frau Dr. Dietlinde Munzel-Everling für die Gastfreundschaft, für die Freundschaft und für die unglaubliche Wissensreichtum, den sie hat, ganz, ganz herzlich bedanken. Und vielleicht wird er Ihnen auch zuteil, wenn Sie ein Buch suchen oder wenn Sie vielleicht auch einfach ein Gespräch suchen. Willkommen zum Kulturspiegel. Ich sitze in einem wunderschönen Apartment mit tausend Büchern, tausenden von Büchern. 20.000 Bücher, das ist doch fantastisch. Also, Dr. Dietlinde Munzel-Everling, was für ein toller Name. Was für eine tolle Frau kennenzulernen. Wir haben uns übers Internet gefunden, aber dann in Wiesbaden. Und ich bin ja nun mal gerade hier und habe Ihre fantastische Sammlung jetzt vor mir. Und da sind auch sehr viele eigene Werke dabei. Nicht Tausende, aber ein Bücherschrank voll, das ist doch auch sehr schön. Und Sie sind Juristin, hätten Richterin werden können und sind hier antiquarisch tätig. Sagen Sie mir vieles dazu und zu Ihrem Leben. Ja, das Leben geht hier manchmal seltsame Wege. Jetzt fange ich mal von vorne an. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich in einer glücklichen Zeit groß geworden bin. Nach dem Krieg, aber Sie sind in den Krieg hineingeboren, nicht? Ja, die 3 Jahre, die Krieg waren, die habe ich nicht mehr präsent. Wir haben den Bombenangriff in Dresden überlebt. Wir mussten vor den Russen fliehen aus Schwibus, das ist heute polnisch, wo ich geboren bin, obwohl wir aus Hessen und aus Niedersachsen stammen. Aber mein Vater war Reichsbankbeamter und leitete dort die Reichsbankstelle. Er selbst war im Krieg und Mutter packte uns. Meine Geburtsurkunde ist sogar verloren gegangen. Ich habe also nur eine polnische, weil die Polen über Jahrzehnte hinweg immer nur das deutschen Registereintrag ins Polnische übersetzt haben. Und nach der Nachkriegszeit hatte mein Vater keine Anstellung mehr, weil es die Reichsbank nicht mehr gab. Und da haben wir gehungert, wirklich gehungert. Und ich muss nochmal dankend im Nachhinein erwähnen, wir haben dank der Care-Pakete aus Amerika überlebt. Es war zwar furchtbar viel Mais drin und angeblich sei das ein Übersetzungsfehler gewesen, man wollte Weizen schicken. Was meine Mutter mit dem Mais gemacht hat, Maiskuchen, Maissuppe, ich weiß es nicht mehr. Ich habe 20 Jahre lang keinen Mais mehr gegessen hinterher. Aber sie hat uns über die Runden bekommen. Und dann hatte mein Vater wurde wieder bei der Reichsbank beamtet und dann ging es wirklich nur aufwärts mit uns. Wir waren also nach dem Krieg in Büdingen, dann in Oberscheld, dann in Dillenburg und ab 1956 in Frankfurt. Und ich sag noch mal, ich bin glücklich und dankbar, dass ich 75 Jahre Frieden erlebt habe. Und es wird meine Ahnen haben das nie gehabt, da hat eine Generation aufgebaut, die nächste hat es zerstört und da war sehr viel Leid dabei, aber ich konnte frei leben, ich konnte mich entwickeln, ich konnte beruflich eigentlich alles machen, finanziell ging es auch ganz gut und das ist eine Situation, die ich manchmal meinen Alterskolleginnen sage, wenn sie jammern, dass sie zu wenig Rente bekommen, sage ich auch immer, denkt doch dran, wir haben eine gute Rente und der kann man leben. Wir brauchen nicht auch neue Möbel zu kaufen, wie es ja früher war. Und das Kochen, das sparsame Kochen, das habe ich auch von meiner Mutter gelernt. Ich gehöre nicht zu denen, die die Biotonne mit Resten füllen, sondern außer Eierschalen und Kaffeesatz ist eigentlich nichts drin, denn sie hat uns in der Not gezeigt, wie man mit allem noch etwas machen kann. Ja, wie gesagt, ich kam dann 1956 mein Vater ging dann an die Bank in Frankfurt durfte da sogar als erstes Mädchen, also eine der ersten Mädchen auf die alte Lateinschule in Frankfurt gehen, das Wessengymnasium, das 500 Jahre bestanden hat. Und ich muss sagen, wir waren in der A-Klasse und unsere armen Jungs, die bei uns waren, die wurden dann immer als ja, Weiberhelden dann von den anderen reinen Jungsklassen angeguckt. Aber wir 7 oder 8 Mädchen, die wir da waren, wir mussten halt immer besser sein. Also nicht 100%ig, sondern 150%ig arbeiten und ich habe zweimal sogar eine Prämie Virtutis et Diligentiae bekommen, obwohl ich gar nicht besonders war, aber man hat sich halt bemüht. Gell? Und gerade die Latein- und Altgriechisch, den humanistischen Bildungshintergrund, den ich bis heute bewahren konnte, hat mir sehr vieles erleichtert. Was ich nicht konnte, sind die modernen Sprachen. Ich kann ganz gut Italienisch, aber Englisch. Bin ich jetzt vom Computer gezwungen, das zu machen und das ist furchtbar und hätte ich nicht dann die künstliche Intelligenz, die mir die Sätze übersetzt, dann stünde ich da. Aber das wusste man damals noch nicht. Ja, und ich hatte dann, meine Schwestern hatten andere, die älteren Schwestern, andere Berufe ergriffen. Die eine wurde Bankkauffrau, die andere technische Zeichnerin und ich durfte studieren. Sie waren nur Mädchen in der... Wir waren 3 Mädchen. Ja, ja, da waren Sie quasi dann der Sohn. Also wenn man sagt, der studiert oder der macht dies. Ja, es hing auch damit zusammen, mein Großvater war Amtsrichter in Büdingen und meine Cousine war auch schon Juristin und mein Onkel war es. Und ich wollte eigentlich gerne Archäologie studieren. Aha. Aber dann sagte eine andere Cousine mir, Der Krebs, der kann tut endlich am Mund aus, da sitzt im Museum und klebt Scherben aneinander. Und sie hatte so recht. Und da hatte ich das Glück, dann im Jurastudium an einen Professor zu geraten, in seine Vorlesung, der sehr viel Rechtsgeschichte machte. Und da habe ich auf einmal gemerkt, das ist eigentlich die Kombination, die für mich interessant ist. Also das heutige Recht und gleichzeitig die Rechtsgeschichte. Und ich war dann ab dem dritten Semester bei ihm. Ich habe weitgehend in Frankfurt studiert, weil Lernmittelfreiheit war. Ein Semester in Freiburg habe ich mir durch die Jobs, das war auch eine Sache, wissen Sie, wenn Sie Geld brauchen, haben Sie Semesterferien gejobbt und hatten dann genügend, um mal an Exkursionen teilzunehmen. Und das war, wie gesagt, diese wunderbare Zeit. Und jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren, nein, fällt mir gleich wieder ein. Also mit Ihrem Studium beschäftigt und das also diese historische Seite, diese geschichtliche Seite. Das war dieser Professor Adalbert Erler, ein hochgebildeter Mann, der also Sanskrit konnte, der Dante auswendig rezitierte. Und das geltende Recht haben seine Assistenten dann also gut bewältigt. Aber er war für mich das, was ich eigentlich gesucht hatte als Vorbild. Meine Schwierigkeit war nur, er hielt nicht viel von Mädchen. Gar nicht mal von Juristinnen, die waren damals ja nur 10%, 90% waren Jungs, die studierten. Auch das ist historisch bedingt. Also ich glaube, das müssen wir dazu sagen. Es war also nicht seine Schuld, sondern es war eigentlich die Zeit. Ja, er konnte und gar nichts anders. Es ist noch viel in die 60er, 70er Jahre reingehen, glaube ich. Ich wollte noch kurz sagen, dass Ihre Vorfahren ja auch mit Büdingen sehr verwoben sind. Die Everlings, Sie haben gesagt, es waren Nein, die Everlings waren Lehnsleute des Herzogs von Braunschweig. Und dadurch haben Sie ja auch eine relative Verbindung Frankfurt-Büdingen. Das ist ja Ihre Gegend. Ja, natürlich. Ja. Und deswegen, dass ich nun in Schwibus geboren bin, ich hatte noch zu Beginn meiner wissenschaftlichen Laufbahn einen großen Aufsatz über die Steuervorteile der Heimatvertriebenen geschrieben, musste aber dann doch sagen, ich bin's ja eigentlich nicht. Ich war nur eine Schwester ist in Büdingen geboren, die andere in Leer Ostfriesland, ich nun mal in Schwibus. Also man kehrte zurück in die Heimat sozusagen. Und studiumsmäßig, also Sie wurden aber dann doch auf den, wie soll ich sagen, in die Jungs mit einbezogen, nachdem Sie den Professor unter den Tisch getrunken haben. Das ist natürlich auch eine Art, sich endlich mal Gehör zu verschaffen, wenn man dann keine Vorträge halten darf und erst danach. Und das haben Sie ja auch eben erzählt. Ja, das war halt, man hat solche Sternstunden, dass man, also wir haben natürlich immer Bier getrunken oder sowas und einige sind noch Auto gefahren, das war die Zeit, wissen Sie. Da hat auch keiner so genau hingeguckt, aber nein. Also, Und, aber Sie haben es dann geschafft und wurden also akzeptiert, auch von dem Herrn, der keine Frauen Mit der Begründung, Linda, du bist ja fast wie ein Mann, du kannst ein Referat halten, ich weiß nach es noch. Nachdem du trinken kannst, okay, also ihn unter den Tisch getrunken habe. Ja, und nachdem ich also über den Matrosenaufstand vor der Weimarer Republik dann ein Referat gehalten hatte, war ich dann integriert, durfte dann im Lauf der nächsten Jahre an vielen deutsch-italienischen Seminaren teilnehmen zwischen der Universität Modena, Professor Bussi und Adalbert Erler Frankfurt. Die hatten einen persönlichen Kontakt und hatten auch immer Studentenaustausch in der Villa Cortellina in der Nähe von Montecchio Maggiore. Das ist eine der großen venezianischen Villen an der Brenta, wo wir dann also 14 Tage Seminare hatten. Wir mussten auch arbeiten, indem wir jedes Mal einen Chorreferenten hatten. Also ein italienischer Student wurde ein Deutscher zugeordnet, der musste sein Referat dann ins Deutsche übertragen. Schön. Und umgekehrt auch, da wir aber meist in der Nacht auf der großen Freitreppe saßen und dann Rotwein getrunken haben und einer der Mitstudenten hatte immer eine Gitarre dabei und da haben wir natürlich unsere wilden Studentenlieder. Kennt heute auch keine mehr. Na, Süden und sich lenken und den Prinz Eugen, den edlen Ritter, haben wir gesungen und dann saßen wir am nächsten Morgen übernächtigt im Windschatten unserer Professoren, Sonnenbrille auf und das hatten die aber nach 2 Tagen spitz, dass wir vielleicht gerade 1 Stunde geschlafen hatten und das war schon bitter. Da wurden wir dann also so gesetzt, dass sie uns im Auge hatten, aber wir haben es gepackt. Und dieses Zusammensein an der Cordelina, das war in den 60er Jahren, mit denen, die es heute noch leben, ist immer noch da. Und deren Ehefrauen sagen dann immer, wenn ihr von der Cordelina redet, dann kriegt also auch die gestandenen Professoren, kriegt ihr so glänzende Augen. Und wie hat denn das alles zu den schönen Büchern, die auf dem Tisch liegen? Geführt? Nein, also ich konnte ja Ihnen stundenlang erzählen. Ich machte dann beide Examina, das erste Staatsexamen, das zweite. Und ich war aber immer noch bei Erla und hatte meine Dissertation auch über das kleine Kaiserrecht bei ihm abgeschlossen. Und ich wollte eigentlich Richterin werden. Aber Zivilrichterin, Strafrecht liegt mir nicht so sehr. Verwaltungsrecht auch nicht. Und da hatte ich nun halt, ja, bin ich meinem Mann begegnet. Aha. Er war im Ministerium, er ist Forstmann gewesen. Und da haben wir dann geheiratet und da hatten wir auch gesagt, wenn wir Kinder bekommen, kümmere ich mich um die Kinder und er stellt mich zeitlich frei, dass ich wissenschaftlich arbeiten kann. Ich war dann auch 4 Jahre an der Universität Mainz bei einem Professor als Assistentin am rechtshistorischen Lehrstuhl beschäftigt, aber die Rechtsgeschichte gehörte nicht mehr zum Prüfungsfach und da wurden die Professoren, die das gemacht hat, immer weniger. Und die Chancen, da irgendwie mal Karriere zu machen, waren damals und auch heute sehr schlecht. Naja, und dann gingen wir, mein Mann wollte gerne wieder zu seinen Wurzeln zurück, übernahm dann das Forstamt Taunusstein in Hahntrausen, ein Riesenhaus, eine preußische Oberförsterei, aber mit Holzöfen, einem Scheunen dabei, viel Land, aber es fehlte die Emma und der Wilhelm, die früher da waren. Das heißt, also die Holzöfen habe ich dann beheizt und naja, lange Rede. Also die guten Geister, die da zur Hand gingen, ja. Sie, ja, Emma und Wilhelm. Ja, früher war es so, aus dem Dorf ging die Emma, die Bauerntochter, zu dem Forstmeister und hat da Benimm. Also sie servierten dann, wie man servierten, das alles macht und bedienten. Und der Wilhelm hat sich um die Pferde, man fuhr ja damals noch mit der Kutsche, und um das Viehzeug, das Gehalt des preußischen Oberförsters war gering, aber er hatte 3-4 Hektar Land dabei und konnte Landwirtschaft betreiben. Okay. Nachdem die Preußen hier Hessen oder Nassau übernommen haben, haben sie überall auch diesen Typ der preußischen Oberförsterei und wir hatten im Keller einen Räucherofen noch drin, wissen Sie, und einen Backofen. Wir hätten also irgendwie JWD leben können, aber hätten uns selbst versorgen können. Naja, und wie es dann so ging, mein Mann setzte sich sehr in seinen Beruf ein und ich hatte dann die Kinder und wir hatten dann immer Besuch, es war ja so schön, beim Onkel Förster 24 Tage im Monat Besuch, das ging dann irgendwann mal an die Substanz. Und ich habe dann erst, als meine Tochter, die Jüngste, also 8 Jahre alt war, habe ich mal wieder angefangen, wissenschaftlich zu arbeiten. Aber da war das ganze Selbstvertrauen weg. Wissen Sie, ich war zwischenzeitlich auch als Anwältin. Aber das war nicht mein Job, konnte ich nicht. Ich habe immer erst nachgedacht und dann geredet. Und beim Anwaltsberuf müssen Sie, wenn es geht, beides schnell gleichzeitig sein. Machen. Ja, ja. Und da habe ich dann angefangen, wieder wissenschaftlich zu arbeiten, aber sehr zögerlich. Und das hat sich im Laufe der Jahre dann halt gebessert, dass ich also ja, eine ganze Menge veröffentlichen konnte. Ich verdiene damit kein Geld. Man muss froh sein, dass es gedruckt wird. Ja. Und für ein Fachwörterbuch Artikel geschrieben habe. Und dann kam halt diese Veröffentlichung einmal über die Roland-Figuren und dann die Herausgabe der Sachsenspiegel Bilderhandschrift aus Heidelberg und zum Schluss dann mein Dissertations- und Lebensprojekt Das kleine Kaiserrecht. Das ist ein Rechtsbuch, das hier wahrscheinlich in Frankfurt und die Mitte des 14. Jahrhunderts entstanden ist. Und ich habe alle 50 Handschriften transkribiert und selbst herausgegeben, habe einen Verlag gegründet. Und der hab heißt? Achso, ja, der Verlag heißt wie mein Antiquariat, Hühleider. Und es fing damit an, ich hatte halt furchtbar viele Bücher und bin immer auf Büchermärkte gegangen. Und man bekommt ja dann auch von Freund und Feind immer welche geschenkt. Und nach der Trennung von meinem Mann bin ich von 280 Quadratmeter auf 70 Quadratmeter runter. Und da bin ich schon 1999 ins Internet gegangen mit den Büchern. Als eine Internet-Antiquariat? Also ja, nur Internet. So viele Sachen verschicken, ja. Ja. Nur Internet-Antiquariat und war dann erst bei Jazzbooks. Das ist jetzt, wissen Sie, Amazon hat ja bis auf eine Plattform alles aufgekauft. Ja. Also jetzt bin ich hauptsächlich bei Ebibooks. Das gehört auch Amazon. Und bin bei Booklooker. Mhm. Das ist noch eine kleine Plattform, wo ausnahmsweise auch Amazon nicht eingestiegen ist. Mhm. Aber ich bin hinreichend beschäftigt, gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten. Ich mache also einen halben Tag Antiquariat und den restlichen halben Tag arbeite ich wissenschaftlich und transkribiere wieder Texte und schreibe Aufsätze, meist auch für, also Auftragsarbeiten für Geschichtsverein. Jetzt in Babenhausen habe ich was geschrieben und jetzt schreibe ich für meinen Freund Kocher für seine, glaube ich, fünfte Festschrift, die er jetzt bekommt, wieder einen Aufsatz. Und der ist Professor? In Graz, emeritierter Professor in Graz und hat eine ganz große, das muss ich noch sagen, ich beschäftige mich jetzt mit der Rechtsikonografie hauptsächlich. Mhm. Also nicht nur mit den deutschen Rechtsbüchern wie Sachsenspiegel oder Kaiserrecht, sondern mit der rechtlichen Aussage von Bildern. Mhm. Und das ist also unheimlich interessant. Also Ikonografie, für den, der es nicht weiß, ist Bildsprache. Also aber die rechtliche Aussage. Ja, was bedeutet, wenn er ein Schwert hat oder ähnliches mehr? Und das ist ja auch hochinteressant, weil die meisten Leute denken immer nur an Kunstgeschichte, an andere Symbolik, religiöse Symbolik oder also in irgendeiner Weise Bildsprache. Aber wenn Sie sich besonders auf Jura, da muss man ja Juristin sein für. Also nein, und das ist halt die Sache bei der Heidelberger Bilderhandschrift, die Auswertung. Mhm. Derjenige, der die Bilder zum Text gemalt hat, hat in jede Geste, in die Kleidung, im Gesichtsausdruck, hat er den Text interpretiert. Deswegen, und das war aber vor Jahrhunderten, also das ist ja schon lange her. Ja, das war. Das ist, wir haben gesagt, Mittelhochdeutsch. Also das nee, warten Sie mal, halt, um 1300 ist Heidelberg geschrieben, sind also 700 Jahre, aber für uns eine unheimlich interessante Quelle, wie wurde damals der Text des Sachsenspiegels interpretiert. Und da ist Heidelberg mit die präziseste Quelle. Die anderen, die sind 70, 80 Jahre später bemalt worden. Es war ja eine sehr aufwendige und teure Geschichte. Da hat man mal Wert auf Kleidung gelegt oder so. Aber die Aussage mit den Handgebärden, wissen Sie, mit der Mimik, auch mit der Sitzhaltung, die sind in der Heidelberger Handschrift am wichtigsten und am besten eigentlich dargestellt. Fantastisch. Beschäftigen sich da eine ganze Reihe Leute mit solchen Ikonografien? Denn gerade im Juristischen, das ist ja ein Spezialgebiet, nicht? Ja, es ist auch weiterhin ein Spezialgebiet. Wir sind so, wenn wir eine Tagung haben, sind wir maximal 15 Leute. 15 Leute, ja. Ja, ja, da kommen halt noch Studenten oder Assistenten als Zuhörer. Aber wir leiden natürlich auch unter dem Altersproblem. Der Nachwuchs wird immer weniger. Natürlich in dem heutigen hektischen Betriebe des juristischen Berufs können Sie nur mit einer Professur oder einer festen Assistentenstelle das machen. Aber die gibt es ja kaum mehr. Ja. Wer heute Rechtsgeschichte macht, hat auch die Vinia Legendi für BGB, hat den ganzen Übungen im BGB und den großen Verwaltungskram an Universitäten, der hat überhaupt keine Zeit mehr. Und das bin ich wieder auf der besseren Seite. Ich kann mich nur auf mein Rechtsgebiet, es ist ein ganz kleiner Acker in der großen Rechtsgeschichte, aber da habe ich inzwischen halt auch einen Namen und werde angefragt, ob ich was schreiben kann. Mit den Sachsenspiegel zusammen. Ja, mit den deutschen Rechtsbüchern an für sich und dann bekomme ich Anfragen, da sage ich natürlich ja, da sitze ich natürlich auch sehr lange dran, weil ich auch gründlich arbeite, aber es hilft mir einfach, trotz, sag mal, der Altersbeschwerden, die man hat, jetzt meine Wissenschaft noch fortzubetreiben. Und ohne Internet wäre ich total hilflos. Die Bibliotheken haben zu, es wird immer mehr digitalisiert Und ich bekomme Schriften, denen ich früher 10, 20 Jahre mit Fernleihe vergeblich nachgelaufen bin, bekomme ich digitalisiert. Und hier muss ich auch wiederum die amerikanischen, die kanadischen Universitäten loben. Die haben als erstes die Nachlässe der deutschen Professoren, die dort waren, digitalisiert. Wahnsinn, sehr schön. Und heute hängt das natürlich, hängt überall Google drin, da müssen sie was bezahlen. Aber ich habe also vor 15 Jahren wirklich Schriften von 1813, die ich suchte, dann bei der Universität in Toronto gefunden. Gell? Ja, wunderbar. Und ohne Internet, es wird immer mehr digitalisiert, ja, auch die Handschriften. Und früher mussten sie einen Kotau machen vor jedem Bibliothekar. Die sagten, nein, wir wollen das selbst bearbeiten heute. Schont ja auch die Handschriften. Gell? Ja. Und das ist eine ganz wunderbare Sache und ich hoffe noch, dass ich relativ lange noch arbeiten kann dran. Sehr schön. Mhm. Haben Sie noch einen Wunsch in Ihrem Leben, was Sie ein kleines Regal, was Sie noch nicht erklommen haben? Sicherlich gibt es da immer noch etwas, wo man sagt, wow, das wäre jetzt. Ach, eigentlich nicht. Ich habe also viele Baustellen. Wissen Sie, einmal beschäftige ich mich mit meinen Ahnen. Da ist ja auch ein Problem dabei. Das sind die Everlings in Büdingen. Nicht, da war also nur der Großvater, die Everlings. Aber meine Großmutter war eine geborene Kittel. Und die Kittels kannten sogar Luther schon. Aha. Und waren die früh Pfarrer in der Neumark. Das wurde ja dann von dem Kurfürsten protestantisch sozusagen. Und da ist das Problem, die Töchterstämme sind völlig uninteressant. Gehen immer nur die Männerstämme. Da hatte ich bei den Everlings schon einen fürchterlichen Krach mit meinen Anverwandten, die gesagt haben, sie haben da nichts zu suchen. Da habe ich gesagt, wieso? Und wir haben so ein Zahlensystem, mit dem wir arbeiten, das geht ganz gut. Und da habe ich überall noch, wo es mir bekannt war, die Töchterstämme, denn mein Vater Everling hat nur 3 Töchter. Und die heißen ja alle ganz anders. Ja. Und dasselbe habe ich bei den Kittels jetzt gemacht. Ich habe noch einen Vetter gefunden in Cottbus. Der wusste, ja, das gab mal irgendeine Flora in unserer Familie. Da habe ich gesagt, das ist meine Großmutter. Ja, und da habe ich von ihm den Stammbaum bekommen. Ich habe ihm den ganzen Stammbaum von uns, also von der Flora, abgeleitet. Und das ist eine wunderbare Sache. Da finde ich es auch. Warum soll das verschwinden? Ja. Das ist das eine Projekt. Dann habe ich eine Roland-Webseite, die will ich jetzt mal aktualisieren, auch anders gestalten, als sie ist. Dann will ich, ja, also das ist schon mal wichtig, dann will ich meine ganzen Aufsätze machen. Und dann will ich endlich mal aufräumen. Sie meinen dieses schöne, ja, nein, 20.000. Ja, natürlich ist eine Gesetzmäßigkeit drin. Und wenn jemand irgendeinen Stapel nimmt, dann, ich weiß schon, ich habe meine archäologischen Schichten, wissen, gell? Alles ist, ja. Zieh das raus und denke oben oder unten drüber. Aber das möchte ich eigentlich mal jetzt ein bisschen besser machen, wie mit meiner Bänden der Inselbücherei. Das sind 1.200 Stück, die habe ich jetzt in 3 Tagen vorsortiert. Und da gibt es ja inzwischen auch Listen, da sind ganz wertvolle dabei, die also im Krieg zerstört wurden und auch im Internet gut aufbereitet. Und das will ich einfach mal ein bisschen besser organisieren. Da haben Sie noch viel zu tun. Ja, dann halt möglichst Gesundheit, soweit es geht. Und auch in der Familie, meine 3 Kinder leben ja noch und dass die auch mit ihren Problemen, die sie gelegentlich haben, dann fertig werden. Und sonst habe ich eigentlich, nein, keine Wünsche mehr. Das ist doch schön. Ich hatte, wie gesagt, und habe auch immer noch ein schönes und gutes Leben. Das freut mich sehr. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Das kann jetzt jeder noch sehr vertiefen, indem er entweder mehr lesen möchte, dann kommt er zu Ihnen, oder auch juristische Ikonografie, das ist fantastisch. Diese Dinge sind alle zu haben und Ihre Verbindungen sind zahlreich. Ja. Unsere Verbindungen haben sich auch ergeben, dass Sie auch zahlreich sind, zumindest kreuz und quer, wenn man die Stadt Wiesbaden nennt. Und das ist ja auch sehr interessant, wie klein die Welt dann doch im Endeffekt ist. Und wenn Sie Heidelberg sagen, dann habe ich da auch gelebt. Also man trifft auch immer die gleichen Leute. Um die Ecke war eine Lektorin, die sagte, kennen Sie die Frau Munzel? Also Wiesbaden ist nicht nur, ist es ein Mikrokosmos dessen, der die gleichen Wege geht. Und das ist ja das Schöne an Wiesbaden. Wissen Sie, früher war für mich Frankfurt die Aufregungsstadt. Mhm. Ich weiß, ich hatte einen Freund aus Wiesbaden, gell? Ja. Da habe ich immer gesagt, hör doch auch mit deinem Wiesbaden, mit den alten Damen, die da noch in Stöckelschuhen und mit ihrem Nerz. Pelzmäntel, das ist noch ein Ort für Pelzmäntel gewesen. Ja, im Nerz noch in den ersten Rang gehen, auch im Sommer, weil sie den nicht an der Garderobe abgeben. Nein, das weiß ich. Muss also getragen werden. Und diese Betulichkeit von Wiesbaden, wissen Sie, auch zu Anfang sogar auch die Bauweise der Häuser, die ging mir so ein bisschen auf den Keks. Ich fand Frankfurt toll, modern. Und jetzt sind Sie hier. Nein, ich habe ihn, er ist leider gestorben, also vor ein paar Jahren. Ich sagte immer, Karl-Heinz, ich habe dir so Unrecht getan. Ja, sagt er, damals war ja noch diese Russensehnsucht in Wiesbaden da, in den 50er, 60er Jahren, wo man von der glorreichen Vergangenheit der Weltbadestadt Wiesbaden geträumt hat. Dostoevsky hat ja auch sein Hemd verloren. Das ist immer schön am Spieltisch hier. Und viele andere auch. Nein, also Russland und Wiesbaden hatten auch eine große... Nein, aber das Schöne an Wiesbaden ist, es ist überschaubar. Wir haben ja nur 272.000 Einwohner. Und der kulturelle Kreis trifft sich überall. Also man ist in 10 Vereinen in Wiesbaden. Und früher, als ich noch mobiler war, irgendwo hingehe, ich war sicher, ich kenne da 3 oder 4 Leute. Durch die Tätigkeit bei der Gesellschaft der Freunde Staatstheater ist das recht. Wir hatten ja in guten Zeiten 2000 Mitglieder. Und Sie kennen meine Tante, Sie? Also die Schwester meiner Mutter. Und das ist doch auch toll. Also und da haben wir dann auch noch gemeinsame Dinge entdeckt. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch viel Tatkraft, die haben Sie. Und vor allem viel Gesundheit, denn die brauchen Sie. Herzlichen Dank. Und wir verabschieden uns im Kulturspiegel und sagen tschüss, ciao. Bleiben Sie nett, seien Sie nett zueinander, wie meine Kollegin Stevie immer sagte. Und wir wünschen Ihnen eine tolle Woche, bis wir uns nächsten Sonntag wieder hören. Tschüss, am Mikrofon Susanne Nielsen und ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Dietlinde Munzel-Everling. Tschüss. Ich darf mich noch einmal für das Gespräch ganz herzlich bedanken, wie auch das unglaubliche Wissen und auch so manche Verbindung zu weiteren Menschen in Wiesbaden und Umgebung. Und auch die wunderbare Betreuung mit Büchern. Und ich freue mich über diese Freundschaft unter uns, die wir immer weiter lernen und damit die Welt bereichern suchen. Dankeschön. Am Mikrofon war ich, Susanne Nielsen, und an der Produktion wie immer Bill Davidson, unser Produzent. Tschüss, ciao, auf Wiederhören und seien Sie nett zueinander. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und sage für heute bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Sendung, die in einer Woche wiederkommt. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu, lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen. Kino, Kino, Kino. The Prodigy. Am Beginn dieses knallharten, aber elegant choreografierten Thrillers steht ein kleines, verängstigtes, halb vietnamesisches Mädchen, das von Samuel Jacksons Charakter in einem Schrank entdeckt wird. Jackson, der einen Berufskiller mimt, nimmt sich der Kleinen an, hat sie doch, alle Achtung, vier erwachsene Männer, gerade mit einer zuverlässigen Waffe, wie er sie nennt, allein zur Strecke gebracht. Als sein Protégé, Titelfigur des Films, lernt die hübsche Asiatin von Maggie Q, mit viel schöner Akrobatik gespielt, allerhand Kampftricks und Einsatz ihrer Zielgenauigkeit, wenn es darum geht, die, die nicht gefunden werden wollen, zu finden und deren Leben zu beenden. Es ist ein Actionfilm der eleganten Variante, mit feministischem Finale, könnte man sagen. Viel Spaß dabei! Respect. Aretha Franklin ist die Protagonistin von Respect und diesen verschafft sich die Frau mit der großen Stimme, nicht ohne vorher eine ganze Menge eingesteckt zu haben. Die Franklin-Schwestern halten zusammen, was ein positiver Aspekt ist. Aber Aretha allein schafft es an die Spitze. Black Widow von Marvel. Wie beide immer die allerletzte Filmszene nach dem Abspann wird's nochmal spannend. Bringt uns Scarlett Johansson und eine sehr interessante kleine Schwester. Viele bestens choreografierte Kampfszenen auch auf diesem Film, auf der Erde und im Weltall und rundum prima Erlebnis auf der großen Kinoleinwand. William Hurt taucht in einer zukunftsweisenden Nebenrolle auf und Rachel Weisz ist die Wissenschaftlerin, die man nicht durchschaut. I Carry You With Me, ich trage dich in meinem Herzen, ist ein Film, der Liebe auf vielen Ebenen gibt, zwischen Familienmitgliedern, zwischen einem Paar, das alle Grenzen überschreiten muss und tut, nur durch andere Grenzen wieder von ihren Familien getrennt zu werden. Kann man sein Land aufgeben oder muss man dafür seine Liebe aufgeben? Von den spanisch sprechenden Schauspielern einfühlsam und parallel der Gegenwart und den wirklichen Figuren, die immer wieder eingespielt werden und Helden nachgespielt, ist dieser Film sehr sehenswert. F9 ist der neueste Film in der Fast and Furious Serie, die inzwischen so groß geworden ist, dass man sich streitet, welche der Filme Kritiker am liebsten haben. Waren es 3 oder war es 7? In diesem Film geht es aber nur noch darum, wie sehr man den letzten Film wohl toppen kann. Und da wird es wirklich utopisch. Wer kann diese Tricks noch glauben? Aber man muss es ihnen lassen. Wer so etwas erfinden muss, der hat es verdient, gesehen zu werden. Bitte Vin Diesel, den kleinen ganz großen und alle seine wieder auferstandenen Freunde nur bestaunen. Bitte und gehirngetrost ausschalten. Diese Logik kann jetzt wirklich keiner mehr nachvollziehen. Und trotzdem weiter so. Haha. Peter Rabbit ist mal wieder auf der großen Leinwand und der Bösewicht ist nicht der kleine, gewitzte Hase, sondern ein von David Oyelowo gespielter, gerissener Industrieller, der die Häschen sehr aufmotzen will, sodass er einem noch breiterem Publikum diese Vielhoppler auf Skateboards und am Strand und vielleicht, so sagt er, auch im Raumanzug präsentieren kann. Zunächst schmeichelt es der Zeichnerin und auch einigen der Häschen, aber auch Peter lässt sich gleichzeitig überrumpeln und so müssen durch einige Wirrwarr alle wieder zu ihren gewohnten Plätzen zurückfinden. Ein kleiner Spaß, der den eigentlichen Büchlein nichts von ihrem Charme raubt, jedoch ein sehr kurzlebiges Thema sind. Die Witze werden schnell schal und wir würden die geputzten Tiere lieber ganz auf dem Land statt in der Stadt sehen. Und am nettesten ist dann auch der Ausflug auf den Markt. Naja. Nomadland. Frances McDormand sollte zunächst eine ganz andere Figur in diesem Film über Nomaden des 21. Jahrhunderts spielen. Dann jedoch finden wir sie als eine ewig Suchende, die sich mitnimmt auf die Reise derer, deren Leben ohne Wurzeln ist und bleibt. Mehrfach will man sie festhalten, sesshaft machen, neidet ihr die selbst erzwungene und dann doch gewählte Freiheit, die mit Einsamkeit einhergeht, aber immer wieder von einem eisernen Willen bewegt wird. Ihr Weg führt durch ein Land der bildschönen Sonnenuntergänge, die im krassen Gegensatz zu der Melancholie seiner Protagonistin steht. Wir begleiten sie zur Arbeit in Fabriken oder auf Campingplätzen, sehen ihr als hausloses Leben in ihrem weißen Kombi, den sie sich bewohnbar macht und an dem sie festhält, und in ihrer jeweils kurzen Rast bei Menschen, die ihr Zuneigung geben, bei denen es ihr aber zu schnell zu eng wird. Ein Film zum Nachsinnen über Poesie des Lebens. In the Heights. Wer bereits Hamilton gesehen hat, der weiß um das Talent von Schauspielern und dem Macher Lin-Manuel Miranda. Nun also die Ode an eine spanische Siedlung in New York, Washington Heights. Bereits als erfolgreiches Musical, nun auch auf der Kinoleinwand und für einen erschwinglichen Preis zu erleben. Viel Musik, ähnlich dem Nachfolger Hamilton, und auf der Dolby Sound Leinwand schwerer zu verstehen, trotzdem im Kino sehenswert. 10 Angry Orphans, so jedenfalls beginnen sie, und schon von der ersten Szene an wissen wir, dass sich diese Waisenjungen nicht als unterkriegen lassen. Ihr Coach hat besonders bereits anderswo bewirkt und seine Frau als positiver Einfluss hilft allen. Die Widersacher, das alte Lehrer- und Direktorenteam, versuchen ihren Knüppel in den Weg zu legen, aber wie immer bei solchen Filmen, das Gute wird siegen. Es ist 1938 und die Depression, und man braucht Helden. Vielleicht auch heute wieder, im Post-Covid-Jahr. Jedenfalls ein schöner Familienfilm. The Father, der Vater, ist ein Film der sehr leisen Töne, fast wie das Theaterstück, auch von Regisseur Florian Zeller, des nun entstandenen Filmes, auf wenige Szenerien beschränkt, die mit ganz wenigen sehnsuchtsvollen Blicken nach draußen, wo ein kleiner Junge mit einer Plastiktüte Ball spielt, auch da ein einsamer kleiner Mensch und in sein Spiel vertieft, eine immer eingeschränktere Welt darstellt. Es geht nicht um die Chronologie, denn sobald wir das Thema wissen, ist der Weg für uns alle vorgezeichnet. Es gibt kein Zurück und der Weg nach vorne endet tragisch für alle. Die Filme, die sich bisher mit dem Thema Demenz bzw. Alzheimers befasst haben, sind mit ihrem Auge auf die Umwelt des Patienten gerichtet. Aber hier sehen wir von innen den Menschen im Stadion des immer weiteren Vergessens und dem Versuch, dem Leben, dem Seinigen mit all seinen materiellen Errungenschaften und einem Geist, an dessen Wachheit er sich noch gut erinnert, noch eine Existenz zu schaffen. Vor und zurück schafft der Regisseur uns ein Bild der Begegnungen des Vaters, ein weiteres Glanzstück Anthony Hopkins, mit seinem Lieben der Tochter, bereits von zwei Schauspielerinnen, Olivia Colman und Olivia Williams, dargestellt und im Rückblick sehr gut platziert. Anfang wie Ende. Dazu zwei Männer, Rufus Sewell und Mark Gatiss, ebenfalls in ihrer Rolle als Verantwortliche, hart oder verständnisvoll, Sohn oder Pfleger, parallel zu den weiblichen Figuren Tochter oder Krankenschwester, immer sind sie einen Schritt voraus oder komplett gelähmt von der Wirklichkeit. Ein Spiel mit der Realität, ein Einblick, der uns sehr berührt. Minari, die Geschichte einer koreanischen jungen Familie, die sich in den USA ein neues Leben schaffen sucht. Von den Sorgen im neuen Haus auf Rädern und der kleinen Gemeinde, die von Landwirtschaft geprägt ist und eine strengere oder gütigere Glauben, auch diese Neuankömmlinge mit Wohlwollen zu betrachten, wenn sie auch anders aussehen und denken. Dass die Eltern alles für ihre Kinder tun, dazu die alte Großmutter als Babysitter zu sich holen, bestimmt einen Großteil der ruhig und mit schönen besonnenen Bildern von Natur und Gesichtern dahingleiten. Dramatik gibt dem Film eine gewisse Spannung, aber die langen Einstellungen betören uns. Ein Film zum Mitfühlen und gerade jetzt zum Nachdenken.